ich so fühlen, kann ich so leben. Und was dann? Muss ich so sein, wie ich zu sein habe? Oder hab ich eine Wahl? Wenn die Tage so langsam vergehen, weiß ich nicht mehr weiter, verliere die Hoffnung in dieser Welt. Ja, so ist das Leben, komm mit mir, alles wird gut. So ist das Leben, ich geh mit dir, wir stehen nicht im Regen. Da sein, wenn du mich willst.